Und nun zu unserer Reihe Heimat und Welt. In unserer heutigen Sendung geht es um Probleme der Gesundheitsversorgung in den Tropen. Intensivstation im Busch oder Barfußärzte. Der Flug AR-404 näherte sich seinem planmäßigen Ende. Die Maschine hatte vor einer guten halben Stunde den Zwischenstopp in Niamey, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Niger, beendet und sollte nach weiteren 60 Minuten in Ouagadougou, der Hauptstadt von Obervolta, landen. Der kurze Zwischenaufenthalt hatte schon genügt, die klimatisierte Luft der Kabine gegen die trockene Hitze des Sahels auszutauschen. Diese ungewohnte Wärme und die frühe Morgenstunde, es war 6.30 Uhr, verbreiteten eine lähmende Müdigkeit. Zu den Reisenden, die mit geschlossenen Augen auf den nach hinten geklappten Sitzen noch ein paar Minuten Schlaf suchten, gehörten auch Rolf Horstmann, seine Frau Sabine und seine Kinder Claudia und Michael. Rolf Horstmann war Arzt und hatte sich bei einer deutschen Entwicklungshilfeorganisation verpflichtet, für 3 Jahre in einer Gesundheitsstation im Norden Obervolters zu arbeiten. Seine Frau war Kinderkrankenschwester und sollte ihm bei seiner Tätigkeit behilflich sein. Als die Maschine auf der Betonpiste ausrollte, begann in Ouagadougou gerade ein neuer Tag unter den kräftigen Strahlen der westafrikanischen Sonne. Mein Gott, bin ich müde. Jetzt sind ein paar Stunden schlafen. Ich bin auch total zerschlagen. Und diese Höllenglut schon am frühen Morgen. Hier in der Halle geht's ja noch, aber draußen, da kam es mir vor wie auf dem Backofen. Mhm. Papa, kommt Onkel Ella uns abholen? Ich denke schon. Alain arbeitet zwar schon 5 Jahre in Westafrika, aber als wir uns das letzte Mal getroffen haben, war er pünktlich wie ein Schweizer Chronometer. Guck mal! Hallo! Da winkt uns ein Mann zu. Hallo! Hallo! Cher ami! Einen Augenblick noch, ne? Ich hole euch sofort. Muss nur noch schnell mit dem Zoll verhandeln. Seht ihr? Man kann sich auf Alain verlassen. Wahrscheinlich bringt er uns und unser ganzes Gepäck im Handumdrehen durch die Zollkontrolle. Hoffentlich. Wenn wir jetzt auch noch auf den Zoll warten müssen. So, so, da bin ich. Rolf, du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, dich wiederzusehen. Und gleichzeitig deine ganze Familie kennenzulernen. Alain, alter Freund. Schön, dich zu sehen. Hier, das ist Sabine, meine Frau. Ah, freut, sehr freut, Madame. Guten Tag. Und das sind Claudia und Michael. Ah, Tag, Claudia. Der Stolz der Familie. Hallo, Michael. Also, ich schlage vor, wir machen uns sofort auf den Weg. Ich habe einen alten Freund beim Flughafenzoll, der sorgt dafür, dass euer Gepäck ohne Verzögerung nach draußen kommt. Na, was habe ich gesagt? Mein Wagen steht bereits vor der Tür. Sobald eure Kisten und Koffer eingeladen sind, fahren wir in meine Wohnung. Okay. Der Whisky ist schon kalt gestellt. Du hast dich wirklich nicht verändert. Dr. Alain Fromin, ein ehemaliger Studienfreund von Rolf Horstmann, war Chirurg und arbeitete im städtischen Krankenhaus von Ouagadougou. Sein klappriger Dienstwagen bestand fast nur noch aus Roststellen und die Tür auf der Beifahrerseite fehlte völlig. Auf dem Weg zu seinem Haus zeigte Anna, dass er am Steuer mindestens genauso geschickt war wie im Umgang mit Skalpell und chirurgischer Seide. Hier wich er einem plötzlich auftauchenden Eselskarren aus, dort 2 Jungen, die große Wasserfässer über die Straße rollten. Und zuletzt umfuhr er im Zickzack eine ganze Kolonne von Polizisten, die mit ihrer Trillerpfeife vergeblich Ordnung in das Verkehrsgewühl zu bringen suchten. Schließlich hielt Alain mit einer überraschenden Vollbremsung am Ende einer Sackgasse. Als die durch die Bremswirkung hervorgerufene dichte Staubwolke langsam verschwand, wurde ein geräumiges, weißgetünchtes Haus sichtbar, dessen Eingang von blühenden blauen und roten Bougainvillea umrankt war. Nachdem sich alle Horstmanns geduscht hatten und in leichte Kleidung geschlüpft waren, trafen sich die beiden Freunde auf der Terrasse. Du lebst nicht schlecht hier, Alain. Ist euer Krankenhaus auch so gut in Schuss? Unser Krankenhaus? Du machst wohl Witze. Das gleicht eher meinem Dienstwagen. Was soll das heißen? Mit vielen Flicken zusammengehalten. Kein Ersatz für fehlende Teile und fahrtüchtig nur durch Improvisation. Ich denke, es ist das größte Krankenhaus in Obervolta mit allen Fachabteilungen, modernen Geräten und vielen ausländischen Spezialisten. Fachabteilungen, moderne Geräte und Spezialisten hin und her. Die garantieren noch keinen erfolgreichen Krankenhausbetrieb. Ich würde eher sagen, dass sie ihm in mancherlei Hinsicht sogar schaden. Das verstehe ich nicht. Naja, ich will es dir an einem Beispiel deutlich machen. Wir sind hier in Obervolta, in einem der ärmsten Länder der Welt. Der Gesundheitshaushalt beträgt man gerade 5 Mark pro Kopf und Jahr. Dafür bekommst du in Deutschland vielleicht noch den Blutdruck gemessen, mehr nicht. Hier muss das für ein ganzes Jahr, für einen Kranken reichen. Das heißt, ärztliche Hilfe, Medikamente, unter Umständen auch Krankenhausaufenthalt. Für 5 Mark im Jahr? Ja, natürlich statistisch. Da die Mehrzahl der Bevölkerung keine ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, bleibt für den einzelnen Kranken etwas mehr, aber... Selbst wenn es das Zehnfache wäre. Das ist einfach ein lächerlich geringer Betrag. Ja. Kriegt ihr denn kein Geld von der Weltgesundheitsorganisation? Oder von der Entwicklungshilfe oder zum Beispiel vom Roten Kreuz? Ja, bei akuten Krisen vielleicht, aber immer. Zudem das fehlende Geld ist nur eine Seite des Problems. Ja, und die andere? Also pass auf. Stell dir vor, du würdest mitten in den afrikanischen Busch einen modernen europäischen Bauernhof setzen. Mit hochwertigen Milchkühen, landwirtschaftlichen Maschinen und einem, na, sagen wir, an der Uni Bonn ausgebildeten Diplomlandwirt. Was würde passieren? Ja, was würde passieren? Die Milchkühe brauchen hochwertiges Futter. Das gibt es hier nicht. Sie werden also wenig Milch liefern. Ja. Wahrscheinlich werden sie krank, weil sie gegenüber den afrikanischen Tierseuchen sehr empfindlich sind. Dann geben sie noch weniger Milch. Klar. Die Maschinen werden im tropischen Klima schnell verrosten und kaputt gehen. Mhm. Um sie reparieren zu können, bräuchte man ausgebildete Landmaschinenmechaniker. Und die wiederum die nötigen Ersatzteile. Genau. Ersatzteile aber muss man aus Deutschland beschaffen. Und das dauert lange und ist teuer. Ja. Und der Diplomlandwirt? Der kann wahrscheinlich nur mit der elektrischen Melkmaschine melken. Und für die braucht man Strom. Ja, Strom gibt's aber im Busch nicht. Außerdem, wenn es Strom gäbe für Kühe, die wenig Milch geben, braucht man keine Melkmaschine. Du willst also damit sagen, ein Krankenhaus nach europäischen Maßstäben ist hier genauso verfehlt wie ein europäischer Bauernhof im Busch? Ach, ich meine das nicht ganz so krass, aber im Prinzip ja. Moderne medizinische Geräte brauchen Pflege. Für die Wartung braucht man Techniker und Ersatzteile. Da Ersatzteile importiert werden müssen, kosten sie irrsinnig viel Geld. Techniker müsste man erst mal ausbilden, das kostet auch Geld. Krankenkassen wie in Europa, die so etwas finanzieren könnten, gibt's aber nicht. Soll das heißen, dass ich meine Koffer am besten gar nicht erst auspacken soll? Nein, so ist das nicht gemeint. Ich wollte dir nur sagen, hier gehen die Uhren anders. Wir Ärzte müssten erst einmal umdenken lernen, bevor wir den Afrikanern einreden, dass unsere Apparate und Pillenmedizin die einzig richtige ist. Trinkst du noch einen Schluck? Ja, gern. Also nochmal, auf dein und euer Wohl, alter Freund. Und viel Erfolg für deine Arbeit. Danke. Dr. Horstmann sah sehr schnell, dass die Dinge in Obervolta anders liefen, als er es aus Deutschland gewohnt war. Sein Einsatzgebiet lag nicht in der Hauptstadt, sondern in Gorongorom, einer kleinen Distriktstadt im Norden des Landes. Dort war er der einzige Arzt. Zusätzlich zur städtischen Bevölkerung hatte er noch ein riesiges ländliches Gebiet mit mehr als 30.000 Einwohnern zu betreuen. Jeden Morgen, wenn er das kleine Gesundheitszentrum betrat, warteten vor dem Haus bereits in einer langen Schlange mehr als 200 Patienten. Teilweise waren sie von ihren Angehörigen schon am Vorabend hierher gebracht worden und standen, saßen und lagen nun geduldig, bis sie an die Reihe kamen. Nur einen Teil der Kranken konnte Dr. Horstmann eigenhändig untersuchen. Die übrigen Patienten wurden durch die beiden eingeborenen Krankenpfleger versorgt, die übrigens ihre Arbeit so gut verrichteten, als hätten sie selbst Medizin studiert. Jeden Abend um kurz vor sechs, wenn die Tropensonne innerhalb weniger Minuten am staub- und dunstverhangenen Horizont versank, trafen sich Dr. Horstmann, Salif und Ilboudou, die beiden Krankenpfleger, zu einer Art Lagebesprechung. Wie viele Patienten hatten wir heute? 213, Doktor. 213. Davon 126 neue Fälle. Hm. Fünf haben wir zur stationären Behandlung aufgenommen. Die müssten Sie sich gleich noch ansehen, Doktor. Fünf? Ja. Aber wir hatten doch nur zwei Betten frei. Drei kampieren mit ihren Familien auf der überdeckten Terrasse. Sie haben vermutlich Tuberkulose. Das ist bereits der 20. Tuberkulosefall in diesem Monat. Haben wir eigentlich noch genügend Medikamente? Nein, der Vorrat geht zur Neige. Wir haben schon vor 3 Monaten Nachschub im Gesundheitsministerium angefordert. Ja, die haben nur geantwortet, dass die Medikamente in Frankreich bestellt sind und demnächst geliefert werden. Das ist ja vielleicht eine Schlamperei. Was denken die sich im Gesundheitsministerium eigentlich? Sollen wir die Tuberkulosekranken mit Vitaminbonbons behandeln? Und überhaupt, mir scheint, wir liegen hier mit unseren Methoden völlig falsch. Sehen Sie mal, jede Tuberkulosebehandlung dauert mindestens 12 Monate. Kostet eine Unmenge Geld und der Erfolg steht trotzdem in den Sternen. Ja, Doktor. Also müssten wir versuchen, die Tuberkulose zu verhindern, statt zu behandeln. Die Tuberkulose verhindern? Wie sollen wir denn das machen? Wir haben doch schon mehr als genug zu tun, unsere Patienten Tag für Tag zu betreuen. Ja, das meine ich ja. Wir müssen etwas tun, um die Zahl unserer Patienten zu verringern. Das heißt, wir müssen verhindern, dass sie überhaupt zu Patienten werden. Aber wie sollen wir Dornen im Fuß, eiternde Wunden, gebrochene Beine, Lepra, Tuberkulose und Unterernährung verhindern? Das sind doch alles ganz unterschiedliche Krankheiten mit unterschiedlichen Ursachen. Alle Krankheiten können wir natürlich nicht verhindern. Aber ich sehe nicht ein, warum Dornen im Fuß unbedingt von einem ausgebildeten Krankenpfleger entfernt werden müssen. Das muss man doch auch medizinischen Laien beibringen können. Und Wunden eitern nur dann, wenn sie nicht richtig gesäubert und verbunden worden sind. Ja, aber zum Beispiel Lepra und Tuberkulose. Wie sollen wir diese Krankheiten verhindern? Was Lepra betrifft, haben Sie recht, Ilbodo. Aber gegen Tuberkulose können wir impfen. Und auch für andere Infektionskrankheiten gibt es Impfstoffe. Wir müssen unsere Arbeit einfach mehr in die Dörfer verlegen, anstatt zu warten, bis man uns die Kranken vor die Tür bringt. Und wir müssten die Leute auf den Dörfern dazu bringen, sich selbst medizinisch zu versorgen. Wir müssten sozusagen in jedem Dorf eine Mischung aus freiwilligem Sanitäter, Apotheker und Krankenpfleger haben, der die leichten Fälle selbst behandelt und nur die schweren Fälle an uns weiterleitet. Das wäre sicherlich möglich, Doktor. In unseren afrikanischen Dörfern gibt es Gemeinschaftssinn und nachbarliche Hilfe. Das ist für alle selbstverständlich. Eben. Deshalb schlage ich vor, wir brechen in den nächsten Tagen zu einer Fahrt in alle größeren Dörfer des nördlichen Distriktes auf. Wir werden die Dorfältesten zu einer Versammlung einberufen und ihnen unseren Plan unterbreiten. Doch so einfach, wie Dr. Horstmann sich das vorgestellt hatte, ließ sich ein solches Vorhaben nicht verwirklichen. Schon das Reisen selbst macht in einem Land, in dem es kaum Straßen gibt, große Schwierigkeiten. Zudem brauchte er Geld für eine solche Expedition, und er musste landeskundliche Begleiter haben, die dolmetschen konnten und sich in der oft komplizierten Denkweise der Bewohner auskannten. Es galt ja schließlich, die Dorfältesten für die Sache zu gewinnen. Nicht zuletzt waren auch bürokratische Hindernisse zu überwinden. Das Gesundheitsministerium musste seinen Segen dazu geben. Also musste Dr. Horstmann erst noch einmal in die Hauptstadt Ouagadougou. Bei dieser Gelegenheit suchte er natürlich auch seinen Freund Alain auf. Große Pläne, die du da hast, Rolf. Wie man's nimmt. Hast du nicht selbst gesagt, dass Krankenhäuser nach europäischem Muster für dieses Land nicht taugen? Das hast du doch wohl inzwischen selbst erfahren. Eben. Deshalb suche ich nach einer Lösung. Wenn pro Kopf und Jahr nur 5 Mark für Gesundheitsausgaben zur Verfügung stehen, kann man also nicht nach europäischem Muster verfahren. Man muss andere Wege gehen. Damit wirst du in diesem Land nicht weit kommen. Dann hör mal zu. Bei der Entwicklungshilfe gilt seit langem das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Das müsste doch auch bei der Gesundheitsversorgung möglich sein. Theoretisch ja. Ja, und praktisch? Praktisch wird man dir sagen, es müssen eben noch mehr supermoderne und glitzernde Großkliniken her. Und noch mehr ausgebildete Ärzte, versteht sich. Wenn es in Nachbarländern sowas gibt, dann müssen die das hier auch haben. Das ist doch so eine Art Statussymbol. Aber Alain, es muss sich doch allmählich auch bis in diese Gegend herumgesprochen haben, dass unsere Apparate und Pillenmedizin an ihre Grenzen stößt. Und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Kosten als auch ihrer Wirksamkeit. Selbst bei uns in Europa wird man sich in Zukunft ein derart aufwendiges Gesundheitssystem kaum noch leisten können. Ja, ja. Und davon ganz abgesehen, man begreift ja langsam, dass die meisten Krankheiten seelische oder soziale Ursachen haben. Ja, Ärger, Kummer, Angst. Ja, und die kann man nicht mit Pillen und Spritzen wegkurieren. Das wissen übrigens die afrikanischen Medizinmänner schon seit Urzeiten. Nur, dass sie es nicht so schön formulieren können. Na so, umso leichter müssten sich doch eigentlich meine Pläne verwirklichen lassen. Ich weiß gar nicht, warum du Bedenken hast. Weil du mit dem Kopf durch die Wand willst, Rolf. So schnell geht das hierzulande nicht. Die Bürokratie ist schwerfällig. Ja. In Afrika wie überall auf der Welt. Diese Basisgesundheitsversorgung, die mir vorschwebt, ist ja nicht allein meine Idee. Auch die Weltgesundheitsorganisation ist inzwischen davon überzeugt, dass man in der dritten Welt weniger Arzneimittel verteilen, sondern Krankheiten verhüten und Gesundheitserziehung betreiben sollte. So was Ähnliches macht man ja auch mit großem Erfolg in China. Ach, du meinst die Barfußärzte? Ja, das sind ja auch Laien, meist einfache Bauern, die angelernt werden, die wichtigsten Krankheiten mit einfachen Mitteln zu behandeln. Das ist erstens billig und zweitens hat es den großen Vorteil, dass diese Barfußärzte aus der Dorfgemeinschaft stammen. Sie sind also mit Ihren Patienten vertraut, kennen Ihre persönlichen Probleme, wissen von Spannungen in den Familien, von finanziellen Nöten und so weiter. Das alles halte ich für sehr wichtig. Dr. Horstmann verfolgte seinen Plan mit zäher Beharrlichkeit weiter. In einem Testversuch bildete er 10 junge Männer, ausnahmslos Bauernsöhne, in einem 5-tägigen Kursus zu Gesundheitsaufsehern aus, einer Mischung aus Unfallsanitäter, Apotheker und Krankenpfleger. Die jungen Männer lernten, wie man Wunden desinfiziert und verbindet, welche Medikamente man bei Malaria einnehmen muss und wie man Kinder mit hohem Fieber behandelt. Da die 10 über einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten mit den wichtigsten Medikamenten verfügten, wurden sie von der Bevölkerung bald respektvoll Busch-Apotheker genannt. Eines Tages, Dr. Horstmann dachte gerade darüber nach, wie man die Ausbildung und Ausrüstung der Busch-Apotheker verbessern könnte, traf aus dem nördlichen Distrikt eine schlimme Meldung ein. Salam alaikum, Salif. Ist der weiße Doktor zu sprechen? Alaikum salam. Bist du nicht Amadou, der Dorfälteste aus DU? Ja, der bin ich. Was willst du vom Doktor? Ich bin seit 3 Tagen ohne Unterbrechung unterwegs, um den Doktor zu bitten, zu uns zu kommen. In DU und den anderen Dörfern der Gegend sind viele Kinder krank. Allein in DU sind in der letzten Woche 10 Kinder gestorben. Was habe ich da gerade gehört? In DU sind 10 Kinder gestorben? Wieso? Ihr nennt es Masern, Doktor. Es beginnt mit Fieber. Ausschlag am ganzen Körper. Aber man stirbt doch nicht an Masern. Doch. Viele Kinder werden sehr schwach, essen und trinken nicht mehr. Andere bekommen starken Husten und hohes Fieber. Viele haben Augenentzündungen und werden sogar blind. Hast du das schon mal gehört, Salif? Mhm. Kinder sollen an Masern sterben? Bei uns verläuft die Krankheit anders als in Europa, Doktor. Es ist richtig, was Amadou sagt. Wenn bei uns die Masern ausbrechen, dann immer in einer schlimmen Epidemie. Salif, Ilbodu, wir lassen hier alles stehen und liegen und fahren sofort nach DU. Ja. Bereitet alles Notwendige vor. Ja, Doktor. Und du, Amadou, erzählst uns unterwegs mehr von diesen eigenartigen Masern. Ja. Es war in der Tat richtig, was Amadou berichtet hatte. Tag für Tag erkrankten im nördlichen Distrikt Kinder an Masern. Wie Dr. Horstmann feststellen musste, verlief die Krankheit viel schwerer, als er es aus Deutschland kannte. Die Kinder hatten zusätzlich zum typischen Masernausschlag Halsentzündungen, Luftröhrenentzündungen, ja sogar Lungenentzündung. Manche hatten starken Durchfall oder vereiterte Augen. Alles Komplikationen, die ohne ärztliche Hilfe schnell zu einem bösen Ausgang führen können. Masernimpfstoff, der in dieser Situation einzig hätte helfen können, gab es nicht. Die Vorräte des letzten Jahres waren aufgebraucht. In diesem Jahr war die Sendung aus der Hauptstadt noch nicht eingetroffen. So musste sich Dr. Horstmann darauf beschränken, das Allerschlimmste zu verhindern. Und er unterwies auch alle Busch-Apotheker, bei jedem neuen Masernfall die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. So gelang es nach ungefähr 14 Tagen, die wirklich schweren Masernfälle unter Kontrolle zu bringen. Mein Gott, siehst du müde aus, Wolf. Das bin ich auch. Verstaubt und verdreckt bist du, als hättest du eine ganze Ziegenherde quer durch Oberwolter getrieben. Für Körperpflege hatten wir wenig Zeit. Außerdem war das Wasser mehr als knapp. Glaube ich. Komm, trink erst mal einen großen Schluck Wasser. Na ja, danke. Und wenn du dann noch Durst hast, im Kühlschrank ist eine Flasche Bier. Ein Bier? Das ist ja fantastisch. Allerdings, vorher genehmige ich mir erst mal eine Dusche. Und dann, wo sind eigentlich die Kinder? Ich wollte es dir nicht sofort sagen. Ich wollte dich nicht erschrecken, aber sie haben beide die Masern. Die Masern? Ich muss sie sofort sehen. Es geht ihnen schon besser. Ich bin ja schließlich Kinderkrankenschwester. Claudia und Michael waren tatsächlich schon wieder auf dem Wege der Besserung. Sie hatten zwar noch ein paar rote Flecken und etwas Fieber, tobten aber bereits schon wieder unter ihren Moskitonetzen herum. Nachdem Dr. Horstmann beruhigt seine Dusche genommen hatte, setzte er sich in den mit Ziegenhaut bespannten einfachen Wohnzimmersessel und goss sich genüsslich sein Bier ein. Oh, tut das gut. Ich hätte mir in Deutschland nie träumen lassen, wie gut einem in Afrika ein kaltes Bier schmecken kann. Claudia und Michael haben die Masern also offenbar komplikationslos überstanden. Ja, die Infektion ging fast so schnell vorbei, wie sie gekommen ist. Eigenartig. Und bei den afrikanischen Kindern kommt es zu schweren Krankheitsverläufen. Insgesamt sind in den letzten 3 Wochen 44 Kinder gestorben. Schrecklich. Woran mag das liegen? Es ist doch der gleiche Krankheitserreger. Ich weiß nur, woran es nicht liegen kann. Sowohl die afrikanischen Kinder wie auch unsere waren nicht gegen Masern geimpft. Das erklärt, warum sie erkrankt sind, aber nicht, warum die einen schwer erkranken und die anderen nur leicht. Ich glaube, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass viele der afrikanischen Kinder unterernährt sind. Oft noch zusätzliche Krankheiten haben wie Malaria oder Würmer und deshalb nicht über ausreichende Abwehrkräfte verfügen. Eines steht jedoch fest. Gleich morgen fahre ich in die Hauptstadt und besorge Masernimpfstoff. Wir werden von Dorf zu Dorf fahren und jedes Kind impfen, damit solch eine Katastrophe nicht nochmal passiert. In Ouagadougou kaufte Dr. Horstmann erst einmal transportable Tiefkühltruhen, da der Impfstoff bei minus 20 Grad Celsius gelagert werden musste. Beim Gesundheitsministerium erreichte er, dass er zumindest für die Hälfte aller Kinder seines Gebietes den nötigen Impfstoff bekam. Dann organisierte er eine groß angelegte Impfkampagne. Alle Buschapotheker wurden eingeschaltet. Sie mussten die Kinder ihres Dorfes namentlich erfassen und dafür sorgen, dass alle an Ort und Stelle waren, wenn der Doktor im Geländewagen mit dem kostbaren Impfstoff anrollte. Die Buschapotheker nahmen ihre Aufgabe so ernst, dass sie innerhalb kürzester Zeit die Kinder nicht nur gegen Masern, sondern auch noch gegen andere gefährliche Krankheiten impfen konnten. Dies waren nur die ersten Erfolge. Dr. Horstmann weitete sein System der Basisgesundheitsversorgung in der Folgezeit noch weiter aus. Doch die 3 Jahre gingen schneller vorbei, als er gedacht hatte, und eines Tages stand die Rückkehr nach Deutschland bevor. Alain, der französische Chirurg, hatte versprochen, nach Gorongorum zu kommen, um die Freunde abzuholen und zur Hauptstadt zu bringen. So, es ist so gut wie alles verstaut, Rolf. Okay. Wir könnten jetzt eigentlich etwas gegen den Durst tun. Wie wäre es mit einem eisgekühlten Whisky, alter Freund? Genau daran denke ich. Aber bitte ein großes Glas. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch in deinem Haus in Ouagadougou vor 3 Jahren? Na klar. Bitte. Danke. Ich habe in den 3 Jahren viel begriffen von dem, was du mir damals erzählt hast. Und ich auch viel von deinen Plänen. Die kamen mir ja zuerst ziemlich abenteuerlich vor. Eine Intensivstation im Busch taugt nicht für hiesige Verhältnisse. Darüber waren wir uns ja von Anfang an einig. Und deine Barfußärzte oder Buschapotheker, haben die sich denn bewährt? Im Großen und Ganzen, ja. Ja, aber gibt's gar keine Schwierigkeiten? Naja, zu Anfang schon. Sie sind ja einfache Bauern und sollen auf einmal medizinisch tätig werden. Aber trotzdem, ich glaube, dass der Weg richtig ist. Und wie soll's jetzt weitergehen? Ohne dich? Salif und Ilboudou werden die Sache weiterführen. Ach. Sie sind ganz Feuer und Flamme. Und sie haben inzwischen eigene Ideen entwickelt, auf die ich allein gar nicht gekommen wäre. Zum Beispiel? Sie wollen jetzt alle unsere Buschapotheker verpflichten, jedes Kleinkind regelmäßig zu wiegen. Ach. Denn sie sagen sich mit Recht, normaler Gewichtszunahme ist das beste Zeichen, dass das Kind gesund ist. Stimmt das Gewicht nicht, ist das Kind entweder krank oder gefährlich unterernährt. Ja, natürlich. Auf diese einfache Weise kann man also ganz schnell feststellen, wenn ein Kind den normalen Gesundheitsweg verlässt. Darauf hätte man schon längst kommen sollen. Ja, und wenn übrigens ein Kind mal so krank oder unterernährt ist, dass es unbedingt ins Krankenhaus muss, dann soll in Zukunft die Mutter immer mit dabei sein. Sie sollen mit dem Kind zusammenwohnen, bis es gesund ist. Das scheint mir überhaupt das Wichtigste zu sein. Ja. Bei unseren Krankenhäusern in Europa wird ja der Kranke von seinen Verwandten getrennt. Die dürfen ihn höchstens Sonntagnachmittags für ein Stündchen besuchen. Ja, und ihm einen Haufen Pralinen und anderes unnützes Zeug. Ja. Aber sonst, die ganze Zeit über, ist er mit seinen Sorgen und Ängsten allein. Er hat das Gefühl, nicht wie ein Mensch behandelt, sondern wie eine Maschine repariert zu werden. Er ist nicht der kranke Herr Müller, sondern der Blinddarm von Zimmer 133. Ja, das ist das Elend in unseren Krankenhäusern. Und da ist man hier in Afrika möglicherweise schon viel weiter. Hier gibt's Kliniken, wo oft die ganze Verwandtschaft den Kranken begleitet und bei ihm wohnt. Das macht dem Pflegepersonal zwar einen Haufen Arbeit, aber der Kranke hat dann wenigstens keine Angst mehr vor dem Alleinsein in fremder Umgebung. Und das ist für die Heilung oft wichtiger als alle modernen Apparate und Chemikalien. Davon könnten wir in Europa eine ganze Menge lernen.